Im Zimmer neben mir liegt er jetzt mit dir und riecht an dem Parfum, ein Geschenk von mir, das ich dir gab beim ersten Mal mit dir. Es ist so um 3:30, du klopfst an meiner Tür, dein Haar ist noch zerwühlt, leise sagst du mir, es war nicht fair, mit ihm nach Haus zu gehen. Und wieder hab ich Gänsehaut und wieder will ich dich. Küss mich, nimm mich heute Nacht, komm und verführ mich. Schön wie du es machst und dann halt mich fest und lass mich nie mehr los. Küss mich, nimm mich heute Nacht, komm und verführ mich. Schön wie du es machst und dann halt mich fest und lass mich nie mehr los. Dein Mund kommt mir ganz nah und wieder bin ich da. Küss mich überall, mach das noch einmal, auch da, wo es am allerschönsten ist. Ich lass mich mit dir fallen, lass mich einfach gehen, mit dir zusammen will ich wieder Sterne sehen, das hab ich schon so lange Zeit vermisst. Und wieder hab ich Gänsehaut und wieder will ich dich. Küss mich, nimm mich heute Nacht, komm und verführ mich. Schön wie du es machst und dann halt mich fest und lass mich nie mehr los. Küss mich, nimm mich heute Nacht, komm und verführ mich. Schön wie du es machst und dann halt mich fest und lass mich nie mehr los. Küss mich. Und wieder hab ich Gänsehaut und wieder will ich dich. Lass mich nie.